Heute stehen wir nicht auf. Heute bleiben wir im Bett. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Die Sonne scheint durchs Fenster. Die Vögel singen ein Lied. Was hast denn du für schöne Lippen? Weiß nicht, wie mir geschieht. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Kaffee und Liebe. Kaffee und Liebe. Schon wieder leer. Wie kann der immer so schnell weg sein? Ich weiß, im Keller ist noch mehr. Jo, im Keller ist noch mehr. Jo, da weißt du Bescheid. Aber dieser olle Keller ist mir heute wirklich viel zu weit. Nee, heute bleiben wir im Bett. Heute stehen wir nicht auf. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Heute gibt es Kaffee und Liebe. Kaffee und Liebe. Kaffee und Liebe. Yo, yo, yo.